Dies, Herr Major, dürfte wohl in der neueren Geschichte der Jägerei ein einmaliger Fall sein. In 19 Minuten drei viermotorige Bomber aus einem Verband heraus zum Absturz zu bringen. Denn das Feuer, das einem angreifenden Jäger von dem Bomberverband entgegenschlägt, ist doch sehr stark. Gewiss, das Abwehrfeuer des feindlichen Kampfverbandes ist stark, aber auch meine Waffen sprechen eine harte Sprache. Die Vorteile liegen bei mir. Denn ich kann ja angreifen, wenn ich will und von wo ich will. Ich kann ganz plötzlich da sein und ehe der feindliche Bordschütze zur Besinnung kommt, schlagen meine Geschossgarben in Fläche und Rumpf der Feindmaschine. Und blitzschnell bin ich wieder weg. Außerdem hat auch eine Boeing Fortress 2 verwundbare Stellen und ich kenne sie. So darf man also wohl sagen, Herr Major, dass die Jäger heute noch Größeres leisten müssen als damals 1940, als sich im Luftkampf hauptsächlich Jäger, also Me 109 und Spitfire bekämpften. Zweifellos ist der Kampf heute härter geworden. Vor allem meine jungen Kameraden werden fast ohne Übergang in die schwersten Luftschlachten hineingeführt. Wir führen heute einen Kampf gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner. Auch das erschwert den Einsatz. Beeindrucken kann uns das nicht. Je härter der Kampf wird, desto entschlossener wird er uns auch finden. Mit der Verbesserung der Kampfflugzeuge wurden auch die Jagdflugzeuge immer mehr vervollkommnet. Sie wurden schneller, wendiger, die Bewaffnung wurde verstärkt, die Munition wurde explosiver. Aber auch auf der Gegenseite entstanden neue Typen, wie die Thunderbolt etwa, ein Jagdflugzeug, das neuerdings zum Schutz der gegnerischen Bomber eingesetzt ist. Wie ist nun der deutsche Jagdflieger im Gegensatz zum englischen und amerikanischen ausgerüstet, Herr Major? Wie sind Sie mit dem Flugzeug, mit dem Sie hier fliegen, mit der Focke Wulf 190 zufrieden? Ganz großartig. Die Focke Wulf 190 ist ein ganz prächtiges Jagdflugzeug. Sie ist schnell und wendig, wie Sie sagten. Vor allem aber besitzt sie eine sehr große Feuerkraft. Ich habe zum Beispiel alle viermotorigen Bomber, die ich bisher abschoss, mit der Focke Wulf abgeschossen. Und dann verträgt die Focke Wulf auch einen ordentlichen Laden voll, wie man bei uns sagt. Und das hat schon manchem meiner Kameraden, doch mir, das Leben gerettet. Jedenfalls haben die Amerikaner einen ordentlichen Respekt vor der Focke Wulf. Auch die Thunderbolt-Leute. Ja, es wird letztlich neben der guten Maschine, der hervorragenden Bewaffnung und Munition immer wieder die fliegerische Ausbildung der Flugzeugführer sein. Der Mut und der Kampfgeist des Einzelnen, die dann den Erfolg verbürgen. Wie lässt sich nun der Nachwuchs an, Herr Major, der heute nach der Ausbildung in der Heimat hier an der Front im Westen eingesetzt wird? Der Nachwuchs ist gut. Vor allem bringen die Jungs einen begeisterten Einsatzwillen mit. Sie wissen, und es wird ihnen täglich eingehämmert, dass sie in ihrer Hand eine Waffe haben, mit der sie sich schützend vor die Heimat stellen können. Die meisten können es dann nicht erwarten, in den Kampf geführt zu werden. Sie haben sie ja selbst kennengelernt. Das sind wirklich prachtvolle Kerle. Herr Major, dürfen wir nun zum Abschluss noch ein persönliches Erlebnis von Ihnen hören? Die Frage liegt ja immer nahe, einen Jagdflieger nach seinem schönsten Luftkampf zu fragen. Da brauche ich eigentlich nicht weit zurückdenken. Gerade mein letzter Einsatz am 1. Dezember war ein für mich persönlich sehr schöner Luftkampf gewesen. Ich bin ganz allein mit meinem treuen Rottenflieger, dem Feldwebel Alf, zusammen gegen einen ausfliegenden Kampfverband geflogen. Und wir erreichten ihn auch über dem holländischen Raum über einer geschlossenen Wolkendecke in großer Höhe. Er flog mit starkem Jagdschutz. Ich griff mit meinem Alf zusammen unverzüglich an und schoss ihn innerhalb von 15 Minuten vier amerikanische Jagdflugzeuge und eine Fortress 2 ab. Das waren eben diese Thunderbolts, die ich da abschoss. Sie sehen also daraus, man kann die ohne weiteres wickeln. Der ganze Luftkampf spielte sich in großer Höhe in Kondens ab und es gelang mir immer wieder, die Amerikaner überraschend zu fassen, und bei den ersten Feuerstößen stürzten die Maschinen jeweils ab. So konnte man zum Beispiel meine ersten drei Abschüsse, das waren Thunderbolts, konnte man sehen, wie sie alle hintereinander abstürzten. Die eine trudelte, die andere brannte, und ich sagte während des Kampfes mein Alf, Alf, sieh mal, wie sie fallen. Und er sagte dann nur ein Wort im FT, blendend, blendend. Das war in dieser Sinne ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Aber wenn Sie mich nach meinem tiefsten Erlebnis dieses Krieges fragen, so muss ich Ihnen ein ganz anderes erzählen, das ich vor wenigen Wochen gehabt habe, als ich meine verwundeten Kameraden in den Lazaretten aufsuchte. Was ich hier erlebte, war für mich tief erschütternd. Zerschossen und mit gebrochenen Gliedern oder verbrannt lagen sie in ihren Betten, aber nicht bei einem einzigen war der Mut gebrochen. Nur einen Wunsch hatten sie alle an mich, möglichst schnell wieder in Einsatz zu kommen. Ein junger Leutnant meinte, Herr Major, wenn ich auch ein hässliches Gesicht haben werde, dann werde ich trotzdem wieder abschießen können. Er war an Händen und Beinen und im Gesicht schwer verbrannt und hatte außerdem noch Schusswunden durch den Oberschenkel, Beine. Und diese Haltung, die ich gerade von diesen Kameraden fand, die hat mich im Innersten gepackt und daran erkannte ich, an dieser Kameradschaft, die diese Männer mir entgegengebracht haben, dass wir letzten Endes eben durchhalten werden. Und es wird auch diese Haltung einer kompromisslosen Generation der letzte Garant des Sieges sein. Denn diese Jungs werden alle wiederkommen und sie werden ungeachtet ihrer Wunden fliegen und kämpfen, weil sie ihre Heimat lieben.